13. Ohne Wiederkehr spricht wer da? Quackt diesmal Finnisch in sein Mikro. Die Antwort folgt sofort ein Blendstrahl direkt ins Cockpit. Hinley reicht's jetzt bis zum Hals, er reibt sich die Augen. Auch wenn sie das mit Njallinä so heute vergessen können, so bleibt immer noch die Flucht. Wespla ist wendig und Hinley ein ausgezeichneter Pilot. Er schnallt sich an. Doch auch Harold ist bereits im Ratsemodus. Er wartet nur auf die erste Aktion seines Gegners. Da. Hinley taucht ab, versucht an Harold vorbei wieder zurück Richtung Trevi zu gelangen. Dieser reißt sein Schiff herum. Wohlspät jagt er hinter seiner Beute her. Weil er keine Laserwaffen an Bord hat und sein Strahl nur von vorne blendet, versucht er den armen Wesblei zu überholen. Dieser schlägt derweil Haken wie ein flüchtendes Kaninchen. Harold ist zu allem bereit. Er holt auf und rammt das Heck des Ausreißers. Sphinx schreit auf, Wesblei wird aus der Bahn geworfen. Mit einem gekonnten Manöver platziert sich Harold erneut zwischen ihm und dem Planet. Sein Laserpointer ärgert Hinley erneut. Er hält eine Hand vor Augen und kontrolliert den Bordcomputer. Glück im Unglück, sein Schiff hat nur eine Schramme abbekommen. Zweiter Ausbruchsversuch. Diesmal ist Hinley schlauer, er lässt seinen guten alten Wesblei per Antikollisionssoftware das feindliche Schiff analysieren. Zum Glück ist ihm dieser Kniff eben eingefallen. Harold hat nun keine Chance mehr, ihn zu rammen. Hinley wehrt sich. Geschickt taucht Wesblei immer wieder ab, rast weiter Richtung Heimat. Aber wohin dann? Lypro? Auf keinen Fall. Nach Osten? Ja, Xonburi, sobald Zeit ist, den Navi zu programmieren. Harold hat nun tatsächlich schlechte Karten. Seine Aktion droht zu scheitern. Verzweifelt sucht er nach einer neuen Strategie, da erweist sich sein zugegeben eher wenig beschlagener Co-Pilot Gorzitzka als hilfreich. Er fordert erneute Unterstützung an. Pech für Hinley. Schon wieder zwei Punkte im Radar. Mil-Klasse direkt voraus. Der Schuss taucht unvermittelt auf. Ein Streifschuss, außen, neben dem Dorp. Hier im Raum weniger gefährlich als im Luftraum, dennoch eine Warnung. Hinley zieht nach oben, überschlägt sich nach hinten. Harold schleudert fast mit seinem Roktar in seine Verbündeten. Er sprengt sie auseinander. Also andere Richtung, weiter nach draußen. Hinley hat einen Vorsprung. Er sieht auf dem Schirm Harold aufholen. Die beiden Mittelschiffe fallen leicht zurück. Ihre Bewaffnung macht sie etwas langsamer als Hinleys modernen Stax. Harolds nagelneuer Stax 2 Roktar bleibt ihm jedoch auf fest den Fersen. Mehr noch, er holt auf, ist sogar etwas flotter. Wohin jetzt? Der Rückweg ist abgeschnitten. Der nächste Lasertreffer eventuell fatal. Wesblei aufgeben? Niemals. Also weiter in den Raum. Sein Turb ist vorbetankt, er weiß aus dem Kollegeunterricht, dass die Militärschiffe eine geringere Reichweite haben. Diese sollen ja nur den Orbit verteidigen. Eventuell hat er Glück, und auch Harold muss bald die Segel streichen. Links unten ist bereits der Ex im satten Blau zu erkennen. Hinley verschwendet keinen Gedanken an Landung, die wegen der Feinde viel zu riskant wäre. Er rast stattdessen weiter raus in die Nacht des Ra-Systems. Die Minuten vergehen. Immer noch sitzen die Verfolger ihnen im Nacken. Harold hält derweil seinen Abstand. Komisch, denkt sich Hinley. Dann endlich, wie erwartet, fallen Harolds Helfer zurück. Sie sind anscheinend pleite, ihr Ultrosinn betreffend. Auch Hinley wirft einen Blick auf seinen Tank. 40% sind mittlerweile rausgefeuert. Das Impulsprinzip ist grausam. Sphinx ist verzweifelt. Er hat totalen Kommunikationsausfall, bekommt keine Verbindung zu irgendjemand. Er beklopft seinen Komm. Das ist bestimmt ein Störsender von unserem Freund Harold, mutmaßt Hinley. Wahrscheinlich bekommen wir wieder ein Signal, wenn wir ihn endlich abgehängt haben. Svinor, weißt du, was das heißt? Ängstlich dreht Svinor den Kopf. Bang schaut er seinen besten Freund an. Ja, Svinor, knurrt dieser zurück, wir gehen raus hinter den Punkt ohne Wiederkehr. Nachdem Harold abgedreht ist, funken wir um Hilfe. Zögernd und zähneklappernd signalisiert der junge Ruba schließlich seine Zustimmung. An Bord seines Feindes ist man noch ruhig. Harold hat bekanntlich die neueste, zweite Generation der Stax-Klasse von seiner Mutter zum 15. bekommen. Diese übertrifft den armen Vespla um 10% Reichweite. Seltsam, murmelte Rolf von West, ab jetzt gibt er Gas. Wo will er hin? Zum Atib. Ich bleib dran, sagt er abschließend. An Bord des Vespla leuchtet mittlerweile eine weitere Kontrolllampe. Mehr als die zwei Drittel des Ultrasins ist nun verbraucht. Der letzte Punkt der Wiederkehr zum Ex ist somit überschritten. Auch Herr Rolt wird langsam mulmig, der macht tatsächlich keine Anstalten anzuhalten. Ist er noch bei Drost? Direkter Kurs zum Gasriesenkack bei Gorzitzka schluckt. Auch ihre Spritvorräte gehen nun zur Neige. Nur noch 2% trennen sie vor dem Punkt ohne jegliche Wiederkehr. Weit draußen sind sie. 1% Lichtgeschwindigkeit trägt schnell. So ein Spaziertour ist ein toller Antrieb. Tatsächlich sind beide dem unbewohnten Gasriesen deutlich näher als dem äußersten besiedelten Planeten, dem wasserbedeckten X, Heimat der Emit. Schließlich lässt sich Harold zurückfallen. Hinlei bemerkt dies sofort. Mehrere Dinge sind somit klar. Erstens, Harold hat aus irgendwelchen Gründen mehr Sprit an Bord. Zweitens, der X ist unerreichbar. Harold versperrt den Weg, mit unbekannt mehr Reichweite. Ausweichmanöver. Vergessen. Braucht zu viel Energie. Außerdem und viel gewichtiger dazu, könnten Herolds Freunde nochmal auftauchen bzw. andere direkt vom Wasserplaneten angefunkt werden. Hinlei fasst den Entschluss raus zum Atib, tief in das Planetensystem des Ra. Sobald Herolds Störsender abklingt, wird ein Notruf abgesetzt. Er weiß auch schon genau, zu wem Kichikorkoyamapetsch abon. Da, es passiert, Herold stoppt, Impuls 0 und wartet. Argwöhnisch betrachtet Hinlei seinen Komm. Immer noch kein Netz. Herolds Schiff verschwindet vom Schirm. Jetzt müssen wir doch langsam wieder Verbindung bekommen, murmelt er fassungslos. Leider liegt Prinz Hinlei mit dieser Annahme falsch. Harold hat den guten alten Wesplei von seinen besten Spezialisten sabotieren lassen. Schon direkt beim ersten Zusammentreffen im Orbit des Triwe hat er dann nur die Telekommunikationsanlage seines Gegners kaltgestellt. Jegliche externe Verbindung ist seither unmöglich. Herold von Westarp hat somit seine Tauglichkeit bewiesen. Auf äußerst clevere Art und Weise hat er einen Kontrahenten ausgeschaltet. Du bist allein im Dipschwarze, junger Prinz.